Drittens, Merkur-Zwilling-Prinzip. Viele kommen wohl auch, um die hier übliche Pressefreiheit und unsere Bürgerrechte zu genießen und in einem im Vergleich zu ihrem sehr offenen und freizügigen Land mit ungeahnten Möglichkeiten mitzureden und mitzumischen. Vielleicht auch, um von hier aus für ähnlich freie und liberale Verhältnisse in ihrer Heimat zu arbeiten und zu sorgen. Sie sind die klassischen politischen Flüchtlinge, die ursprünglichen Asylsuchenden. Aber sind sie mehr wert als die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge? Da ist nur ein anderes Lebensprinzip betroffen, nämlich der andere Merkur-Aspekt von Jungfrau Merkur und die damit zusammenhängende Berechnung, aber auch Voraussicht. Und warum eigentlich sollte eine Mutter, die zu Hause ihre vom Krieg bedrohten Kinder nicht mehr ernähren konnte, gegenüber politischen Asylsuchenden zurückgesetzt werden? Wir könnten uns bei dieser Gelegenheit fragen, wie wichtig uns Pressefreiheit ist und wie viel davon die bei uns herrschende Geldreligion noch übrig gelassen hat. Wie stehen wir dazu, dass die Anzeigenkunden inzwischen sehr oft auch den Inhalt der Artikel und Sendungen bestimmen oder die besten Freunde aus den USA, was immer sie gerade tun oder anrichten? Wie wichtig sind uns Bürgerrechte? Wie finden wir es, wenn Schweizer über jede Kleinigkeit ab- und mitbestimmen und Österreicher vergleichsweise schon weniger Chancen haben, ein Volksbegehren durchzubekommen, aber immerhin die Atomkraft auf diesem Wege stoppen konnten, für die Deutschen diese Möglichkeit aber überhaupt nicht existiert, außer theoretisch in Bayern und Württemberg? Wie finden Deutsche es, weder ihren Präsidenten wählen zu dürfen, noch zum Beitritt zur EU überhaupt befragt worden zu sein? Wie geht es mir damit? Reicht mir das bisschen theoretische Demokratie? Oder hätte ich gern mehr davon? Wie etwa die Schweiz, die damit immerhin am besten fährt in Europa, ohne wesentliche Schulden, die geringsten Einkommensunterschiede aufweist und deren Bürger sich, laut Glücksforschung, zusammen mit den Schweden am glücklichsten in Europa fühlen dürfen. Und was wäre ich bereit dafür zu tun, ähnliche Chancen zu bekommen? Den politischen Asylsuchenden können wir leicht helfen, unsere Sprache zu erlernen und sie mit unseren Sitten und Gebräuchen vertraut zu machen. Und ein Staat, der Integration ernst meint, müsste da helfen, aber auch fordernd eingreifen. Wer die Sprache nicht lernen will, kann sich gar nicht integrieren. Ihm wäre am besten geholfen, wenn das, wie in der Schweiz, früh erklärt und später mit Ausreisetickets unterstützt würde. Wir könnten bei all dem unsere eigene Sprache sogar wieder schätzen lernen und die grammatikfreie IT-Ebene überwinden. Bei uns wäre so viel Kultur auch für Einheimische neuerlich zu entdecken. Neuankömmlinge würden hier vielleicht sogar zur Chance. Andere aus dieser Gruppe kommen möglicherweise, um zu Kontakten und ihre Vorstellungen und Ideen religiöser und weltanschaulicher Art zu verbreiten, im Sinne von Mission. Wer hier missionieren, im Sinne von informieren will, darf auch das. Wo wir Einheimischen es aber nicht über uns ergehen lassen wollen, wäre es gut, wir stünden zu unserer eigenen Kultur und Religion, so noch vorhanden. Für uns eine wundervolle Chance, unsere Kultur und deren Errungenschaften wortgewandt oder sogar gewaltig verteidigen zu lernen. Das würde uns bereichern und Grenzen von Anfang an klären. Eine Mission, wie sie etwa die islamische Minderheit gegenüber der Hindu-Mehrheit auf Bali betreibt, sollten wir uns nicht gefallen lassen. Tatsächlich haben die Muslime in grauer Vorzeit in Indonesien auch als Einwanderer und Bittsteller begonnen. Heute dominieren sie das Land und machen es den Anhängern der dort ursprünglich heimischen Religionen denkbar und auf unverschämte Art schwer. Dabei herrscht dort noch ein ausgesprochen moderater Islam. Aber er herrscht. Viertens, Krebs-Mond-Prinzip. Viele Flüchtlinge kommen offensichtlich, um ihrer Familie hier bei uns eine neue Heimat und Lebenschance zu geben, um in Ruhe und ohne Hunger gemütlich zusammenzuleben und ein neues, sicheres Nest bauen zu können. Frauen und Mädchen könnten bei uns ein wirklich neues, angenehmeres, weil gleichberechtigteres und vergleichsweise chancenreicheres Leben in ihrem eigenen weiblichen Rhythmus finden. Das Weibliche ist hier gegenüber ihren Heimatländern doch schon ungleich mehr geschätzt und beschützt. Hier können wir helfen, ihnen unter die Arme greifen und es erleichtern, in diesem neuen Lebensgefühl bei uns anzukommen, sich einzugewöhnen und in unsere Lebensrhythmen allmählich einzufühlen. Mädchen und Frauen aus der muslimischen Welt könnten wir helfen, sich in hier selbstverständlich gegebene Chancen überhaupt einmal hineinzuspüren und einzufühlen und sie dann zu nutzen, um auf ungleich freiere und offenere Weise ihre Weiblichkeit zu leben und auszudrücken, statt sie hinter Burkas zu verstecken. Aber das dürfen sie auch, wenn sie wollen. Außer bei Demonstrationen, denn da besteht bei uns Vermummungsgebot, wie ich noch sehr gut erinnere. Wir könnten aber auch von ihnen lernen, ein ganz anderes Frauen- und Menschenbild zu akzeptieren. Wer sich hinter Schleiern in eine viel kleinere, aber vielleicht ungleich gemütlichere und sogar reichere Welt der Gefühle zurückziehen und sein Leben auf die Familie beschränken will, muss auch das bei uns ohne Schikane dürfen. Das Mondprinzip hat heute nur so schlechte Karten bei uns, dass wir uns in diesen wesentlichen seiner Aspekte kaum noch einfühlen können oder wollen. Und wir können auch umgekehrt von muslimischen Frauen lernen. So wie wir unseren jungen Mädchen und Frauen heute zugestehen, fast alle Geheimnisse ihrer Weiblichkeit so offen zu zeigen, wie sie wollen, sollte es doch wohl keinen Zwang dazu geben. Allerdings sollten sie dieses Recht ebenfalls behalten dürfen und nicht verklemmten, ausgehungerten Muselmännern zuliebe drauf verzichten müssen. Und wenn sie belästigt oder gar vergewaltigt werden, sind sie keinesfalls selbst schuld, sondern die Männer gehören nach unserem bewährten Recht zu langen Bedenkzeiten ins Gefängnis und anschließend wohl am besten zu Resozialisierungsversuchen zurück in ihre ursprüngliche Heimat. Einige Neuankömmlinge sind aber offenbar auch chronisch beleidigt, wenn wir ihnen nicht sofort das erwartete Paradies servieren. Beleidigt sein gehört wie Launenhaftigkeit zur Schattenseite des Mondprinzips. Zwar ist es aus der Ursituation mit Abraham, Sarah, Hagar und Ismael verständlich, aber heute doch in der Flüchtlingssituation unangebracht, weil es Integration für beide Seiten so schwierig und fast unmöglich macht. Wir könnten aber einfühlsam und empathisch miteinander darüber reden. Letzteren Einwanderern sollten wir frühzeitig und bestimmt die Illusion nehmen, hier ließe sich leicht und angenehm auf Kosten anderer leben. Einnistung in unser Nest, nur auf unsere Kosten, ohne Gegenleistung, die das deutsche System im Vergleich zum schweizerischen leider ziemlich unbegrenzt ermöglicht, ist für beide Seiten beleidigend. Für uns, weil wir uns zu Recht ausgenutzt fühlen und für dumm verkauft vorkommen müssen. Für ihre Seele ist es eine Beleidigung, ihnen solch ein Schnorrerdasein zu ermöglichen bzw. dazu geradezu einzuladen. Und wenn uns dieser Punkt umtreibt oder gar verrückt macht, wäre es an der Zeit, sich zu fragen, wo eigene Schnorreraspekte projiziert und in Fremden bekämpft werden. Wie steht es mit meiner Launenhaftigkeit und wie wäre es, sie in Launigkeit zu wandeln, um allmählich den eigenen Rhythmus zu finden? Was habe ich von der Alma Mater erwartet? Was von Vater Staat? Habe ich mich als Beamter unter seine Fittiche geflüchtet und bekämpfe das jetzt an echten, notgedrungen bekennenden Flüchtlingen? Fünftens, Löwe-Sonnenprinzip. Andere kommen offenbar als Verfolgte im Hinblick auf ihre Selbstverwirklichung zu uns. Sie wollen hier vergleichsweise freier endlich ihre eigene Mitte finden, etwa ihre Religion so leben, wie sie es sich vorstellen, oder ihrer beruflichen oder auch partnerschaftlichen Orientierung und Selbstverwirklichung frei folgen dürfen. Vielleicht sind sie für ihr Anderssein von ihrem heimatlichen System gequält oder sogar gefoltert worden. Selbstverwirklichung können sie hier leben. Und unser System ermöglicht es jedem, seit neuestem sogar meist auch partnerschaftlich. Aber große, sich christlich nennende Parteien im angeblich so freien Europa sind noch längst nicht oder gerade erst so weit, homoerotischen Paaren Partnerschaft ohne Diskriminierung zu ermöglichen. Das könnte uns zeigen, wo wir selbst auf unserem Entwicklungsweg zur Integration aller Lebensprinzipien stehen. Wir selbst könnten von Asylsuchenden wiederum lernen, wie wenig selbstverständlich unsere Errungenschaften in anderen und besonders muslimischen Ländern sind und sie wieder neu und mehr schätzen lernen. Wer die Ehe von homosexuellen und lesbischen Paaren ablehnt, hat noch Integrationsbedarf, in diesem Fall beim 11. oder uranischen Lebensprinzip. Und einige Neuankömmlinge wollen hier die erste Geige spielen oder groß herauskommen. Das ist in unserem System möglich und wird sogar gefördert. Bei uns zählt fast nur noch die Numero 1 als Gewinner und Champion. Die Nummer 2 ist schon der erste Verlierer. Wie das in Wirtschaft, Sport und Medien geht, könnten Flüchtlinge hier lernen. Und wer mag, kann sie auch darin fördern. Hier ist es möglich, zu glänzen und sich in verdientem Ruhm zu sonnen. Diese Gesellschaft liebt das sogar. Castingshows gehören zu den Lieblingssendungen. Und wer sich über derlei Wünsche bei Fremden ärgert, kann gleich bei sich anfangen, ähnliche Bestrebungen, vielleicht auf anderen Ebenen oder anderem Niveau, bei sich zu entdecken. Und natürlich gibt es auch besonders unter Männern nicht wenige, die das in unterentwickelter und sogar destruktiver Weise wollen und hier ihr hirnloses Patriarchat und ihren Machismo gegenüber Frauen und Töchtern weiter durchziehen wollen. Wo das an unsere Grundgesetzgrenzen stößt, sollten wir sie dessen Autorität und die unseres Staates fühlen lassen. Sklavenhaltung, Zwangsverheiratungen, Beschneidungen von Mädchen und Fememorde an Töchtern und Schwestern gehören zum unerlösten Pluto-Prinzip und sollten bei uns gesetzeskonform direkt ins Zuchthaus führen und von da, falls je wieder freigelassen, am besten auf direktem Wege zurück in die alte Heimat. Denn wer so weit zurückgeblieben ist, hat dort sicher viel bessere Resozialisierungschancen. Das erlöste Sonnenprinzip meint, dass das Licht der Sonne auf uns alle scheint, dass wir alle das Recht haben auf eine Sunny Side of the Street.